In seinem Buch »Die Gründungsmythen des Antisemitismus« zeichnet der Historiker Carol Jancu die Geschichte des längsten Hasses nach. Es fing damit an, dass ein Volk seine Gesellschaftserzählung anders strickte als die restlichen Völker. Die Hebräer lebten den Monotheismus. Aus der Perspektive der alten Ägypter und Griechen stellten sich die Juden gegen die Götter und mussten als andere markiert werden. Eine dem damaligen Metanarrativ widersprechende Erzählung wie die des Judentums stellt die Sinnhaftigkeit der eigenen religiösen Erzählungen in Frage. Folglich mussten die herrschenden Mächte die Juden diskreditieren, um nicht die Master Story zu verlieren. Sigmund Freud wiederum erklärte die uralte Feindschaft der Christen gegenüber den Juden in seinen Werken »Das Unbehagen in der Kultur« von 1930 und »Der Mann Moses und die monotheistische Religion« von 1939 unter anderem mit einer Aggressionsquelle, die er auch als »Narzissmus der kleinen Differenzen« bezeichnete. Die Mehrheit wendet sich demzufolge gegen eine Minderheit, die ihr gegenüber nicht grundverschieden ist, aber oft in undefinierbarer Art anders und deren Angehörige zudem die Fähigkeit zeigen, sich im Erwerbsleben zu behaupten und, wo man sie zulässt, wertvolle Beiträge zu allen kulturellen Leistungen zu erbringen. Die Christen wiederum beschuldigten das jüdische Volk seit jeher des Gottesmordes. Der Antijudaismus des Mittelalters war nicht zuletzt theologisch motiviert. Schon in den kanonisierten Texten des Christentums finden sich antijudaistische Passagen, zum Beispiel im Matthäusevangelium, Kapitel 27, Vers 25, wo eine Gruppe von Juden vor Pontius Pilatus steht, die Kreuzigung Jesu fordert und sagt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Diese Zeile ist weitreichend, weil sie eben auch Nachkommen und alle Anhängerinnen der Religion mit einbezieht. Der Vorwurf, die Juden seien für die Tötung Jesu Christi verantwortlich gewesen, ist von Historikern widerlegt worden, denn die Kreuzigung war eine römische Strafe, keine jüdische. Dennoch wurde der Mythos von den Juden als Christusmörder oft bemüht, um Menschen immer wieder davon zu überzeugen, dass einem Volk, das bereit war, den Sohn Gottes zu töten, alles zuzutrauen sei. Es gibt ein weiteres, wenig judenfreundliches Bild im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 44, wo Jesus zu einer Gruppe von Pharisäern sagt, »Ihr habt den Teufel zum Vater.«